nation. Rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Back then it was just like, let's do it and let's see. Now there's so much possibilities. So it used to be kind of a challenge to find, and it was really interesting to find find for new artists and music. Now it's just overflow. It's everything is in the net, and you can find everything. You can get everything like MP3s, just like that. It's not very interesting, I think. It's like going to a supermarket or something instead of going to a flea market to find something. Du hast die Wahl, lass den Scheiß liegen oder pack ein und bezahl. Du hast die Wahl. Du wirst nichts anderes kriegen, das ist doch normal. Du hast die Wahl, pack den Scheiß ein oder lass liegen, mir doch egal. Du hast die Wahl, du wirst nichts anderes kriegen, es ist das normal. Es mag ein billiges Vorurteil sein, dass wenn der Scheiß nichts kostet, er meist auch nichts taugt. Und man muss selber wissen, ob man dem glaubt, aber gute Sachen zu machen, braucht man meist auch gute Sachen. Und die sind oft teuer, da kann man nichts machen. Und das scheiße Gold ist eher nicht so gehäuft. Da macht man halt Scheiß aus Scheiß und der Laden läuft. Und wenn du den Scheiß auch noch kaufst, dann ist es wohl genau das, was du brauchst. Denn du suchst es ja aus. Du suchst es ja aus. Du suchst es ja aus. Du hast die was. Lass den Scheiß liegen oder pack ein und bezahl. Du hast die was. Du wirst nichts anderes kriegen, es ist doch normal. Du hast die Wahl, lass den Scheiß liegen oder pack ein und bezahl. Du hast die Wahl, du wirst nichts anderes kriegen, es ist doch normal. Genau. Auch ein beliebtes Zitat ist am falschen Ende gespart. Im Alltag bedeutet das, der Beat ist weich, die Schraube ist hart. Oder die Bassline ist übersteuert, man versteht nichts vom Textpart. Deine Karre bleibt regelmäßig liegen und du bist nicht am Start, wenn's drauf ankommt. Dein Anwalt hat keinen Bock zu reden auf deine Verhandlung. Und das Zeug, von dem du dich ernährst, ist rein medizinisch betrachtet eher eine Misshandlung als Essen. Kurz und gut, den ganzen Scheiß kannst du getrost vergessen. Du hast die Wahl, lass den Scheiß liegen oder pack ein und bezahl. Du hast die Wahl, du wirst nichts anderes kriegen, das ist doch normal. Du hast die Wahl, lass den Scheiß liegen oder pack ein und bezahl. Du hast die Wahl, du wirst nichts anderes kriegen, es ist doch normal. Es ist normal. Auch wenn du schon so oft gehört hast, dass es in den Ohren kracht. Am Ende muss jeder selber wissen, was er mit seiner Knete so macht. Ob man seine paar Kröten für Zeug ausgibt, das am Ende gar keinen Wert hat. Oder ob man ein paar Monate spart, um sinnvoll zu investieren. Fakt ist, auch dabei kann man all sein Geld verlieren. Und sicher hat es auch seinen Reiz, mal dies und jenes zu probieren. Alles schön und gut, solange man den Überblick behält und eins nicht vergisst. Gibt man für Scheiß sein Geld, wird davon im Handumdrehen noch mehr Scheiß hergestellt. Du hast die Wahl, lass den Scheiß liegen oder pack ein und bezahl. Du hast die Wahl, du wirst nichts anderes kriegen, es ist doch normal. Du hast die Wahl, lass den Scheiß liegen oder pack ein und bezahl. Du hast die Wahl. Du wirst nichts anderes kriegen, es ist doch normal. Saçlar nasıl mama baba şunu yaşar. sagt Pudel auf deine Fahrer, die. Wenn ich andere Pudel, ja, ich meine, du schaust mir auf deine Fahrer gehört, der doch leider gut. Type Person, ne, sagt er, da du meine, da meine, die, Aziza, da mein Dussmischi. Mama, ich kann nicht, ich weiß gar nicht, aber ich schaue gerade am Dochter, weil du sagst, du musst ja, ich habe das Weil ich auch kann, da ich gerne finde, aber ich bin da. Ich kann Pointe. دیپلم نگرفتم دیگه علاقه ای نداشتم دیدم دیپلم هم داشته باشم کاری که بیشتر به درد من بخوره این دیپلم هم در شروع گرفتنش هستم بودم دیدم به دردم نمیخوره اینم که فقط با یه پدر مادر ایشم که دیپلم رو داشته باشم اما من اون دسته نبودم که کاری که تو دبیرستان بود دوست داشته باشم این همیشه از اول با آب بودیم یه برحال بچگی تو صد دلستان شنا کردن یاد گرفتیم رفتیم خیر نجات شدیم برای داشت هم رفتیم خواستی رفتیم خواستی برای خواستی فیلم برداری الان ها بعد هم دیگه اومدیم تو جنوب و رفتیم سکوهای نفتیم رفتیم دیگه آب دوستداری کردیم برای رفتن دیگه کردن خیلی خوششون اومد دیگه بودشگاهی خوی سرش رفتیم جوری شد که دیگه A new life awaits you in the off-world colony. The chance to begin again in a golden land of opportunity and adventure. Let's go to the colony. This announcement has been brought to you by the Chamaco Dominguez Corporation, helping America into the new world. Thank you. Rewind. Let's have a rewind inside the place. Bringing it back to top of the black for the last track of the night. Oh, tight for the last night before we kick off to another galaxy. Rip up. One time over. This last track goes out to who couldn't with us tonight because of political reasons. Make us be getting so caught up in the whirlwind, they forget that brands are more important than actions. Fuck your pride. Fuck your honor. Fuck your virtue. Fuck your need to own people. Twice, and two pitches, twice, and he was a whip and a bruise. keys with variable speed. Thank you. Thank you.

Shit on you, like you shit on me. I shit on you. like you show me. I shit on you like you shit on me, like you shit on what, like you shit on C, like you shit on what, like you shit on me, like I shit on you, like you shit on me. Satanic priestess, anarchy on my speak, flag fly, faceless elitist. Growing a down low and rapping Orion's belt. Atlantis, ancient vagina, getting dusty on the shelf. Enter the pigs, don't get it. No hands, I'm shattering jaws. Double nipples on the dime, fuck glam, can lick my balls. Culture shock, future shock, fuck yourself, fuck yourself. What you gonna be when you grown, young blood? Gonna be a helpless throne. Won't ever have to think, though you have to be linked directly to your cell phone. The virus is alive, I can see it in your eyes. The infection is full blown. Career killer, double decker, packed with suicidal brides. Forearmed, you're in a filthy dream about splitting your bitch's thighs. Enters through unknowing eyes, touch the keys, it's in your mind. Can't delete it and soon you'll find how bad you need it all the time. Quick, vulture shaw, vulture shaw, fuck yourself, quick, vulture shaw, vulture shaw, fuck yourself. You need to vibrate higher. Quick, vulture shaw, vulture shaw, fuck yourself, Quick, culture shock, culture shock, fuck yourself, fuck yourself. You need to vibrate higher. Shiva slashing through your flat screen, is nowhere for you to hide. Strangled by anaconda, thumb to the soundtrack of world genocide. My thoughts turn off since silver spoons, vampire on the rise. Bucket shop with a couple brains, platoon in the zone and on the grind. Dead matter disposing from the mountains without peaks. Catch and release. Time release, force capsules, swallow away the savage beast. Keep dumb boy get left behind. Culture shock, fuck yourself, choke yourself. Gotta get them out of here now, infected exo with hat. You get it, you're pathetic. Quarantine the virus, go on block. Culture shock, fuck yourself, choke yourself. Quick, culture shock, fuck yourself, choke yourself. You need to vibrate higher. Quick, culture shock, fuck yourself, choke yourself. Quick, culture shock, fuck yourself, choke yourself. You need to vibrate higher so you can capture the opening of the portal that connects this Earth of 3D to one Earth of 4D or 5D. not yet identified the nature of the problem. Shall I contact you when I find out what the malfunction is? Yeah, let's get out of here.